5 vor 1 haben wir es und hören jetzt von Jan-Philipp Repp das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Tag. Frühlingswetter bei uns in Hessen. Normalerweise macht sich das auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar, mit mehr Jobs, zum Beispiel auf dem Bau oder in der Gastronomie. In diesem Jahr aber nicht. Die Arbeitslosenquote stagniert bei 5,6%. Im April waren rund 194.000 Menschen ohne Job, nahezu genauso viele wie im März. Frank Martin, der Chef der Arbeitsagentur in Frankfurt, erklärt im FFH-Gespräch, warum sich so wenig tut. Wir haben eine starke Zurückhaltung zu spüren derzeit der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei Neueinstellungen. Die Arbeitgeber sind unsicher, wie es weitergeht. Die wirtschaftliche Lage ist nicht so gut, wie man es sich erhofft hat. Wir haben rund 4% weniger Stellen derzeit im Bestand, sodass wir unterm Strich derzeit keinen Frühjahrsaufschwung haben. Die Suche nach dem vermissten Arian aus Niedersachsen ist eingestellt. Konkrete Hinweise, wo er sein könnte, gibt es nach wie vor nicht. Es werde aber trotzdem weiter ermittelt und bei konkreten Hinweisen gezielt nach dem 6-Jährigen gesucht, so ein Polizeisprecher. Der autistische Junge war vor über einer Woche verschwunden. Hunderte Einsatzkräfte hatten tagelang rund um Bremervörde nach ihm gesucht. Die Berliner Umweltsenatorin Manja Schreiner verliert ihren Doktortitel und will deshalb auch von ihrem politischen Amt zurücktreten. Sie habe den regierenden Bürgermeister Wegner um ihre Entlassung gebeten, teilte die 46-Jährige mit. Zuvor hatte die Uni Rostock Plagiatsvorwürfe an der Doktorarbeit der CDU-Politikerin aus dem Jahr 2007 bestätigt. Und jetzt das Neueste von unseren Regionalreportern. Einfach näher dran mit den 6 FFH-Regionalstudios. Jetzt die Nachrichten für Rhein-Main. Nicht alle tun's, aber viele. Im Rhein-Main-Gebiet werden morgen die ersten Freibäder geöffnet. Das Sedambad in Bad Homburg, die Fallschwimmbäder in Dietzenbach und Kronberg sind bereit. Auch das Waldschwimmbad in Niedernhausen freut sich auf die ersten Besucher. Das Bad ist allerdings nur bis August geöffnet, dann stehen Sanierungen an. Die Freibadfreunde können dann nach Eltville ins Rosenbad ausweichen. Hier betont Badchef Axel Strauch, seit 2017 haben wir nicht die Preise erhöht. Tatsächlich haben wir die Preise gehalten, auch nach Corona und die Energiekrise. Und jeder muss sich Freibad leisten können. Jugendliche bezahlen 2 Euro, Erwachsene 4. Das Opelbad in Wiesbaden spielt da in einer ganz anderen Preisliga. 12 Euro für den Erwachsenen, 6 für Jugendliche. Das Bad öffnet erst am 19. Mai. Nur 50 Besucher täglich kamen im Mai des vergangenen Jahres in Europas schönstes Freibad. Lohnt sich nicht, so der Bäderchef. Konrad Neuhaus, Wiesbaden. Es ist 12.58 Uhr. Der FFH-Staupilot. Ich grüße Sie. Ja, jetzt ist leider doch ein bisschen was zusammengekommen. Es war ja echt relativ ruhig die ganze Zeit. Jetzt auf der A3 Würzburg Richtung Frankfurt am Offenbacher Kreuz ein defektes Fahrzeug, das in der Abfahrt zur 661 in Richtung Oberursel steht. Dann hat es jetzt auf der A5 Frankfurt Richtung Kassel einen Unfall mit 5 Fahrzeugen gegeben. Zwischen Frankfurter Kreuz und dem Westkreuz Frankfurt ist das passiert. Deshalb bitte ab dem Frankfurter Kreuz weiter über die A3 und ab dem Offenbacher Kreuz über die 661 zum Bad Homburger Kreuz fahren. Wir bleiben auf der A5, jetzt aber die Gegenfahrbahn, also Kassel Richtung Frankfurt, wegen des Unfalls zwischen Westkreuz Frankfurt und Frankfurt Flughafen Nord, 4 Kilometer Stau. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das der gleiche Unfall ist, weil hier steht mit 4 Fahrzeugen, oder ob da dummerweise auch noch ein Unfall passiert ist. Fakt ist aber, dass es am sinnvollsten ist, wenn Sie ab dem Bad Homburger Kreuz über die 661 und die A3 zum Frankfurter Kreuz fahren. Dann kommen wir zu den Blitzern in Kassel auf der Rasenallee. Stadteinwärts 50 sind da erlaubt, meldet uns Slava über die kostenlose Blitzer-Hotline. Vielen Dank. Das Wetter. Ja, das sieht doch großartig aus, oder? Wir fangen heute schon mal an mit dem frühlingshaften Wetter und sind morgen dann schon, muss ich sagen, übergangsweise beim Sommerlichen. Die Temperaturen heute bis 27, morgen sogar bis 28 Grad und im Grunde genommen relativ ungetrübt und ungestört. Höchstens ist da mal ein kleiner Schauer mit dabei heute. Morgen, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Auch am Donnerstag sieht es nochmal ganz fein aus, wobei da zumindest im Süden ein paar mehr Wolken unterwegs sind und ab Freitag wird es dann auch deutlich wechselhafter und vor allem kühler. Temperaturen höchstens 20 Grad.